A19. Hören Sie und sprechen Sie die Zungenbrecher. Sprechen Sie erst langsam und dann immer schneller. Finden Sie einen Rhythmus. Hinter Hermann Hannes Haus hängen 100 Hemden raus. 100 Hemden hängen raus. Hinter Hermann Hannes Haus. Schneiders Schere schneidet scharf. Scharf schneidet Schneiders Schere. 10 zahme Ziegen ziehen 10 Zentner Zucker zum Zoo. Herr von Hagen, darf ich's fragen, welchen Kragen Sie getragen, als Sie lagen krank am Magen auf der Fahrt nach Kopenhagen? Musik.